Die 27. nationale IT-Messe wurde am 3. November im Palast der Wissenschaften und Technologie in Pyongyang abgeschlossen. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Choi Tae-bo, die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches und die Programmierer nahmen an der Abschlussfeier teil. Auf der Veranstaltung wurde das Ergebnis der Jury bekannt gegeben und gingen an die ausgezeichneten Einheiten und Programmierer Siegespokale, Siegesfahne, Beleuchtungsurkunde, Registrierungsnote des Programms und Medaillen. Und es gab auch entsprechende Preisverleihung.